Mein Reich, die Telefonzentrale. Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, wechselten wir, wie schon gesagt, täglich unsere Dienste. Vorzugsweise ließ ich mich als Telefonist einteilen. Es waren rund um die Uhr zwei Männer in dieser Funktion im Einsatz, alle 8 Stunden war Schichtwechsel. In der ganzen Welt herumzutelefonieren, das machte mir Spaß. Die Telefontechnik interessierte mich ebenfalls. Ich entwickelte schnell Ehrgeiz, meine Aufgabe perfekt zu beherrschen und meldete mich eifrig für jede Fortbildung. Dass ich meine Sache wohl außerordentlich gut machte, brachte mir dann viel später die zweifelhafte Beförderung zu Hitlers persönlichem Bunkertelefonisten ein. Die Telefonanlage der Reichskanzlei, an der wir ausgebildet wurden, war eine hochmoderne Siemens-Anlage mit Tastenvermittlung, also keine Kabelsteckerei mehr. Sie war der ganze Stolz der Techniker. Ich hatte eine Bekannte bei der Reichspost, sie wollte das Prachtstück unbedingt einmal in Augenschein nehmen. In Absprache mit dem für das Personal der Reichskanzlei zuständigen Gruppenführer Albrecht lud ich sie zu einer Vorführung und weihte sie in die Geheimnisse der Tastenbedienung ein. Es gab verschiedenfarbige Tasten, weiße, grüne und gelbe. Eine Leitung war Hitler vorbehalten, befand sie sich in Benutzung, leuchtete ein roter Knopf auf. Dieser Knopf hatte seine ganz eigene Entstehungsgeschichte. Er wurde erst eingeführt, nachdem es mit Hitlers Nummer mehrfach Ärger gab. So hatte sich eines Nachts ein diensthabender Kamerad mit den internen Durchwahlen vertan und landete auf dem Apparat in Hitlers Privaträumen. »Hey, Kamerad, wie spät ist es eigentlich?« fragte der Arme ahnungslos. »Wie? Wie spät ist es?« »Na, wie spät ist es? Ich habe meine Uhr vergessen.« Als Hitler nur wenige Tage später erneut bei einem ähnlichen Vorfall aus dem Bett geklingelt wurde, musste etwas geschehen. Seither liefen alle Gespräche für ihn ausschließlich über die Telefonzentrale. Nur von dort konnte in die Führerwohnung weitervermittelt werden, die direkte Anwahl eines dortigen Apparats war nicht mehr möglich. Hitlers Anschluss, die Vermittlung unter der Nummer 120050, das war also ich. Wer Hitler sprechen wollte, der landete bei mir. Ich meldete mich mit Reichskanzlei oder auch nur mit Kanzlei. Die Telefonnummer, die im öffentlichen Fernsprechbuch von Berlin unter Reichskanzlei stand, das war die der Telefonzentrale in der neuen Reichskanzlei. Die Führerwohnungsnummer stand also nicht im Telefonbuch, sie war allerdings auch keineswegs geheim. Ich wurde jedenfalls nicht angewiesen, sie nicht weiterzugeben. Das sollte sich später noch bitter auswirken. Da die Telefonleitungen in der Reichshauptstadt bis zum Ende des Krieges weitgehend intakt blieben, riefen gerade während der Schlacht um Berlin eine Menge aufgebrachter Zivilisten an. Ich hatte ebenfalls eine eigene Durchwahlnummer. In meinem Dienstzimmer war ich unter 120050 127 zu erreichen. Und wenn es da klingelte, dann klingelte es auch bei mir in Rudow, im Haus meiner zukünftigen Schwiegereltern. Hermann Grätz, der Posttechniker der Reichskanzlei, hatte mir das so installiert, damit ich auch während Abwesenheitszeiten erreichbar war. Jene Bekannte von der Reichspost, der ich die Siemens-Anlage vorgeführt hatte, wollte ich nach Besichtigung der Technik natürlich nicht gehen lassen, ohne ihr noch etwas mehr vom Allerheiligsten zu präsentieren. Ein Kamerad vom RSD sah da kein Problem und begleitete uns mitsamt seinem dicken Schlüsselbund auf dieser Privatführung durch die neue und die alte Reichskanzlei. Ganz zum Schluss, wir waren wieder im Bereich der Führerwohnung, öffnete sich plötzlich eine Tür und meine Bekannte fiel Hitler buchstäblich in die Arme. »Mein Führer, ich darf Ihnen Frau Lehmann von der Reichspost vorstellen«, beeilte ich mich zu erklären. »Sie informiert sich über unsere Telefonanlage.« Hitler musterte sie freundlich und gab ihr die Hand. »Ach so, sehr gut. Ja, ja, lassen Sie sich hier nur alles zeigen.« Auch meine Gerda hatte ich schon einmal in die Reichskanzlei mitgenommen. Auf Hitler waren wir nicht getroffen, aber das bedauerte Gerda kein bisschen. Sie war ohnehin nur etwas widerwillig mitgegangen, als ich sie dazu aufforderte. Ich lief mit ihr zusammen meine üblichen Wege im Gebäude ab, so wie ich sie täglich im Dienst in Erledigung all meiner Aufgaben zurücklegte. Gerda interessierte sich für mich und meinen Arbeitsplatz, nicht für Hitler. Sie hatte ihn nie persönlich getroffen. Als Telefonist war ich auch für die Tonqualität der Verbindung verantwortlich, Die Lautstärke etwa regulierte ich am Schaltpult. Dazu war es nötig, in die Gespräche hineinzuhören. Wenn ich das Telefonat also durchgestellt hatte, setzte ich immer mal wieder die Kopfhörer auf und drückte den gelben Knopf, der mich der Leitung zuschaltete. Auf diese Weise konnte ich mich vergewissern, dass noch alles störungsfrei funktionierte. Ob den Gesprächsteilnehmern mein Hinzuschalten akustisch angezeigt wurde, kann ich nicht sagen. Es gab zusätzlich einen Entwerter, der abhörsicher verschlüsselt Gesendetes wieder zusammensetzte. Die mitverfolgten Gespräche habe ich selten inhaltlich erfassen können. Ich bekam allenfalls Bruchstücke mit. War es einmal mehr, dann habe ich nie ein Wort darüber verloren. Natürlich erreichten mich eine Menge Nachrichten lange bevor die Bevölkerung davon unterrichtet wurde und sogar vielfach vor Hitler, worüber dieser gelegentlich scherzte. »Was fragen Sie mich? Ich bin doch hier der Letzte, der etwas erfährt.« Der Nachrichtenvorsprung, was den Kriegsverlauf betraf, sollte sich mit Blick auf die späteren Bombenangriffe auf Berlin für mich als äußerst nützlich erweisen. Ansonsten aber hätte ich es nie gewagt, irgendeine Information nach außen zu geben. Alle Depeschen für Hitler liefen bei uns auf. Sie wurden gesammelt und dann zu ihm gebracht. Diejenigen, die ich ihm persönlich übergab, hat er meistens sofort gelesen. Dazu fingerte er nach einer Brille und trat einen Schritt zur Seite. Ich wartete, bis er ausgewählt hatte, was er länger studieren wollte. Brillen mussten die Diener überall verstreut auslegen, damit der Chef schnell eine zur Hand hatte, ohne sie ständig bei sich tragen zu müssen. Nur äußerst selten setzte er überhaupt seine Brille auf, wenn Außenstehende dabei waren. Auch eine Sehschwäche ist eine Schwäche, und das passte ihm nicht. Während er die Papiere durchsah, verzog Hitler keine Miene. Unmöglich war es, an seinem Gesicht abzulesen, ob es sich um gute oder schlechte Nachrichten handelte. Die Unterlagen, die ihn interessierten, klemmte er unter seine linke Achsel, die anderen riss er etwa 10 Zentimeter ein und gab sie mir zurück. Diese mussten dann direkt in die Papiermühle auf dem Flur gebracht und sofort vernichtet werden. Ich war nicht von Anfang an mit dieser Aufgabe betraut. Erst nachdem ich eine Weile da war, durfte ich die zusammengefassten Kurznachrichten über alle von den Presseleuten für wichtig erachteten Vorgänge zu ihm bringen. Mein Kamerad Erich Krautz hatte eines Tages begonnen, einige dieser Depeschen mitzunehmen und zu sammeln. Ich wusste davon nichts, wunderte mich nur irgendwann, dass ich ihm nie mehr begegnete. Als ich daraufhin einen anderen Kameraden ansprach, hieß es, der kam weg. Das hieß, entweder wurde er ins Konzentrationslager verbracht oder zur kämpfenden Truppe versetzt. Ich nehme an, Erich musste an die Front. Warum er die Depeschen an sich nahm, konnte ich mir nicht erklären. Spionage? Ich weiß es nicht. Offiziell wurden wir über solche Vorgänge und die Folgen nicht informiert. Irgendwann fiel es eben auf, dass einer nicht mehr anwesend war. Wie wir vom Begleitkommando uns zu benehmen hatten und was uns im Fall eines Fehlverhaltens blühte, darüber wurden nicht viele Worte gemacht. »Ihr wisst ja, wo ihr seid«, hieß es. Das musste genügen, und es tat es im Allgemeinen auch. Was mich betraf, ganz sicher. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dienstliche Papiere heimlich aufzubewahren. Sicher den einen oder anderen Blick auf eine Depesche habe ich schon mal riskiert, um zu wissen, was so los war in der Welt. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Nachricht über den Stand der Atombombenentwicklung. Da hieß es, die Forschungen der Amerikaner wären im Vergleich zu den Deutschen mindestens ein Dreivierteljahr im Rückstand. Hitlers Einstellung zur Atombombe kannte ich. Damit gewinnt man keinen Krieg. Davon war er überzeugt. Die Westalliierten hatten gedroht, sich im Fall eines Einsatzes der Atombombe mit 15.000 Flugzeugen in Nordafrika zu versammeln, um dann ganz Deutschland mit Gas zu verseuchen. Gasangriffe hatte Hitler im Ersten Weltkrieg erlebt. Er hatte eine panische Angst davor. Einen solchen Rückschlag werde er niemals verantworten können, betonte er. Daher scheide der Einsatz einer Atombombe für ihn völlig aus. Aber auch wenn ich ausnahmsweise einmal überflog, was ich an hochwichtigen Nachrichten zu Hitler brachte, wanderte jedes Fitzelchen Depesche, das durch meine Hände ging, ohne Umwege in die Papiermühle. Jeder Zettel, den ich vom Chef zur Vernichtung zurückerhielt, kam unverzüglich dort hinein. Hätte ich dergleichen auch nur kurz irgendwo herumliegen lassen, hätte jedes Stubenmädchen Zugriff darauf gehabt. Weder auf diesem Weg noch durch meinen Telefondienst habe ich etwas über das erfahren, was später in den Konzentrationslagern vorging. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich den Nachrichten- und Befehlsfluss vornehmlich in einer Richtung erlebte. Ich wurde nur mit dem konfrontiert, was einging und was für Hitler bestimmt war. Wie in jedem Unternehmen oder in jeder Verwaltung dringt natürlich nicht alles bis ganz nach oben durch. Vieles wird vorher aussortiert. Ich habe oftmals beobachtet, dass der Stapel, der im Eingangsfach lag, um ein Vielfaches größer war als das, was von Reichspressechef Dietrich schließlich für Hitler zusammengestellt wurde. Manchmal entriss man mir noch auf dem Weg zu ihm irgendwelche Papiere. Umgekehrt wird vieles von dem, was er selbst anordnete, im persönlichen Gespräch unmittelbar über die Befehlskette gegangen sein. Von uns war dann niemand dazwischen geschaltet. Eine einzige Depesche, die mit Konzentrationslagern zu tun hatte, fiel mir dann doch auf. Es handelte sich um eine Meldung der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet, in der es um die Überprüfung eines deutschen Konzentrationslagers durch einen Inspektionstrupp des Internationalen Roten Kreuzes ging. Die Zeitung druckte einen Bericht an Graf Volke Bernadotte ab, der die Ergebnisse der Untersuchung festhielt. Die Depesche enthielt eine Übersetzung. Ich brachte diese Nachricht in Dietrichs Pressestelle. Bevor ich sie abgab, habe ich sie verbotenerweise gelesen. Es stand dort nichts Beunruhigendes. Es habe keine Beanstandungen gegeben, hieß es da sinngemäß. Punkte wie Verpflegung und Unterkunft waren einzeln aufgelistet und bewertet. Ganz genau erinnere ich mich an den Satz, eine Anmeldung war nicht erforderlich. Ob die Nachricht an Hitler weitergegeben wurde, weiß ich nicht. Konfrontiert mit den furchtbaren Geschehnissen in den Ostgebieten, ist mir erst viel später aufgefallen, dass Hitler, wenn er mit Himmler zusammentraf, eigentlich immer Vier-Augen-Gespräche führte. Von dem, was dann hinter verschlossenen Türen gesprochen wurde, habe ich nie etwas mitbekommen, weder direkt noch indirekt. Wie es sonst schon mal möglich war, wenn man bei Gesprächen anwesende Adjutanten oder auch die Tischdiener nach Aufgeschnapptem fragen konnte. Mit Kameraden habe ich nicht ein einziges Mal über Konzentrationslager gesprochen. Dass man von diesem Thema besser die Finger ließ, egal mit wem man es zu tun hatte, und sei er der beste Kamerad, das war völlig klar. Man hatte immer ein bisschen Angst.